Kapitel 90. Noch etwas, sagt der Mann. Ich möchte Ihnen $1000, ich meine Euro geben. Warum? Fragt Chris. Der Mann sagt, das heißt, der Deal ist okay. In Amerika machen wir das so. Dollars, shake hands und der Deal ist perfekt. Kapitel 91. Tina sagt, super, das ist eine wunderbare Idee. Hier ist meine Hand. Sie denkt, heute Nacht schlafe ich in einem Hotel, in einem guten Hotel. Die drei schütteln sich die Hände. Kapitel 92. Chris sagt, komm, Tina, wir singen noch ein Lied. Gute Idee, sagt der Mann von Sony. Plötzlich steht ein Piano auf der Bühne. Tina ist total erstaunt. Kapitel 93. Sie fragt, Chris, du spielst auch Piano? Chris antwortet, klar, was ein New Yorker Musiker kann, kann ich auch. Tina und Chris setzen sich ans Piano. Chris beginnt zu spielen. Es ist Lady in Red. Kapitel 94. Tina und Chris singen zusammen. Chris' Mund und Tinas Mund sind ganz nahe am Mikrofon. Erst 10 cm, dann 5 cm und dann 4 cm. Sie singen voller Intensität. 3 cm.